Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Montag, traditionsgemäß eine freie Themennacht. Wir können uns über alles unterhalten, das euch interessiert. Jedes Thema. Ich würde auch gerne, sehr gerne mit euch reden über die Wahl. Wie habt ihr den gestrigen Abend verbracht, verlebt? Wie habt ihr das erlebt vor dem Fernseher? Naja, und wie findet ihr den Wahlausgang? Also, wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir natürlich auch wie immer faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Theresia. Hallo? Nein, nicht Theresia, Theresa. Theresa! Na, das ist aber ein Name, den kenne ich ja gar nicht. Theresa. Ja, der wird normalerweise Englisch ausgesprochen, also halt Theresa. Ah, wir bleiben mal beim Deutschen, Theresa. Ja, genau. 23 Jahre alt. Um was geht's, ja. Theresa? Es geht bei mir um das Thema Sex und zwar, ich bin mit meinem Mann jetzt seit 3 Jahren verheiratet. Ja. Und das Problem ist, wir kriegen keinen gemeinsamen Orgasmus. Und noch kein Mal in den ganzen Jahren des Zusammenseins. Nee, also wir sind jetzt 4 Jahre zusammen, 3 Jahre davon verheiratet, mhm. und also nicht einmal. Ne? Aber du kriegst einen Orgasmus und er hat auch seinen Orgasmus, ihr kriegt ihn nur nicht gemeinsam. Ja, richtig, aber ich kriege meinen erst viel, viel später. Und er hat das jetzt halt... Also ist er ein zu Frühkommer, oder wie? Ja, richtig. Ach so. Also er kommt innerhalb von 5 Minuten. Ach du lieber Gott. Da hat Frau keinen Spaß dran. Nee, ne? Eben. Und ich brauche halt eine halbe Stunde, und das ist für ihn eine Qual. Ne? Das ist natürlich auch lange. Unter Umständen ist das sehr schön, aber wenn es immer eine Stunde dauert, dann... Ja, also es kommt immer auf die Situation an, halt... Wie schnell kannst du denn höchstens, also frühestens? Ja, ich gucke ja nicht jetzt gerade auf die Uhr, nee, aber ich so. Sag mal so 20 Minuten circa. Also, ja. Also mit dir ist der schnelle Quickie nicht zu machen? Nee, also auf keinen Fall. Ja. Weil ich habe das vorher eigentlich gehabt bei meinem Ex-Freund. Ich bin eigentlich immer mit ihm gemeinsam gekommen. Mhm. Oder wir haben es zumindest immer versucht. Aber sag mal, wenn das jetzt wirklich so ist, ihr seid seit 4 Jahren zusammen, du bist eine Frau, die sehr lange braucht, um richtig groß zu kommen. Und ja. Bei ihm geht es sehr schnell. Ja. Wie sieht denn dann eure Sexualität aus? Ist die eigentlich nach 5 Minuten zu Ende oder kümmert er sich dann doch schon weiter um dich? Nee, er kümmert sich weiter um mich. Ja. Also, macht er eigentlich immer. Macht er das dann so als, ich sag es jetzt mal sehr, sehr despektierlich, als Serviceleistung, weil er dir auch was Gutes tun will? Oder hast du das Gefühl, er hat auch noch richtig Spaß dabei und kommt vielleicht auch nochmal auf Touren? Ja, also manchmal kommt er noch auf Touren. Also er hat Spaß dabei, sagen wir mal so. Wir haben auch schon vieles ausprobiert und naja, ich bin auch schon zum Frauenarzt gegangen, habe halt gefragt, ob es vielleicht an mir liegen könnte, ob ich vielleicht zu eng wäre. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Mhm. Und weil ich habe eine 2-jährige Tochter mit ihm. Ja. Und also wir haben auch sämtliches ausprobiert, jetzt einmal Vorspiel weglassen und also das ist gar nichts. Und wenn ich jetzt die 69er Stellung mache, dann kommt er noch schneller. Ach so. Also kann es nur noch an ihm liegen. Also ich weiß nicht, dann ist er innerhalb von 2 Minuten da. Nur das Kuriose ist, bei seiner Ex-Freundin, die er vorher hatte, da hat es immer geklappt. Also er konnte stundenlang aushalten. Ach. Und das ist das halt. Jetzt weiß ich da halt nicht... Ich meine, einerseits ist es ja auch ein Kompliment, ne? Irgendwie. Ein Kompliment, ja, nämlich klar, in der Richtung, dass er super scharf auf dich ist. Ja, klar. Mhm. Nur ich finde das irgendwie manchmal doof, weil... Verständlicherweise, natürlich. Dann geht halt danach die Prozedur immer weiter. Und ja. Ja, hat das denn schon zu ernsthaften Spannungen zwischen euch geführt? Dass du manchmal denkst, ich habe gar keine Lust auf Sex, weil es immer kompliziert wird? Ja, das muss ich sagen. Das war vor 2 Jahren zurück, wo ich meine Tochter bekommen habe. Seitdem ist es ganz schlimm. Also vorher hatten wir mehr Lust aufeinander und jetzt... Habe ich, sage ich dann zwischendurch, nee, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Und das versteht er dann halt nicht, weil er nicht weiß, warum. Also, aber das könntest du ihm ja sagen, warum? Also, ich finde das halt immer nur doof, dass nach 5 Minuten bei ihm Ende ist. Genau. Und also, habe ich ihm aber auch schon gesagt, aber er versteht es nicht so ganz. Das versteht er nicht so ganz? Ja, er weiß nicht, was er noch machen soll, weil ja. Er will ja auch irgendwo länger durchhalten. Ne? Also wir könnten das Problem in der Richtung lösen oder insofern lösen, wenn es uns gelänge, eine Idee zu entwickeln, dass der junge Mann ein bisschen ausdauernder wird. Ne? Das ist natürlich immer so ein großes Problem bei den Männern. Nur wie wird er ausdauernder? Das ist das, also, ich will dir erzählen, ich hatte neulich einen Gesprächspartner hier, der meinte, dafür die geniale Lösung gefunden zu haben. Der sagte auch, dass er immer zu früh gekommen ist und es gab immer Probleme mit den Mädels und er war sexuell schon völlig frustriert. Was hat er getan? Ja. Er hat sich beschneiden lassen. Jetzt sag bitte nicht, dein Freund ist beschnitten. Nee, das nicht. Das ist er nicht. Also, nee, aber er will auch in dem Sinne nicht zum Arzt gehen irgendwie. Also ja. Ich weiß nicht, wir haben auch vieles ausprobiert. Es gibt ja Langzeitcreme, es gibt sämtliches und das haben wir auch ausprobiert. Also das hilft nur, wenn er jetzt wirklich ein Kondom drüber zieht, dann hilft das ab und an mal. Ja, das ist doch schon mal ein Weg. Wenn das funktioniert. Nee, das funktioniert nur ganz, also zwischendurch, wenn er so gar nicht dran denkt. Also dann darf ich ihn die noch nicht mal auftragen, sondern dann muss er die selber auftragen. Ist es dann wirklich so, dass wenn es dann bei ihm passiert ist, dass in der Regel es dann gelaufen ist? Oder gelingt es schon, dass er quasi nach der ersten Erregung sich dann nochmal erholt, in Anführungszeichen, und auch nochmal richtig seinen Spaß hat? Ja, gut, es kann passieren, also es passiert nicht immer, aber zwischendurch mal am Wochenende, wenn er dann auch selber frei hat, dass er den Arbeitsstress hinter sich hat, dann passiert das schon, ja. Vielleicht sollte der junge Freund einfach vorher, ein paar Stunden bevor er mit dir zusammen ist, Hand an sich selbst anlegen, um so die erste Schärfe rauszuholen. Ja, was das macht er nicht, also das macht er gar nicht, weil er sagte zu mir, also das hat er noch nie gemacht und das würde er nie machen. Wie, er hat noch nie onaniert? Nee, er hat ihn selber Hand angelegt. Also, ja. Das ist ungewöhnlich. bei Frauen habe ich das schon öfters gehört. Aber das ist ein Kerl, der hat noch nie Hand angelegt an sich selbst. Nein, er hat noch nie. Ja, dann sollte er damit vielleicht mal anfangen. Vielleicht würde das das Ganze ein bisschen entspannen und auch dazu beitragen, dass ihr eine bessere und eine harmonischere Sexualität hättet. Mhm. Warum macht er das denn nicht? Ja, weiß ich nicht, also... Frag ihn mal. Also er hat nur zu mir gesagt, er würde sowas nie machen, weil er findet das nicht so toll irgendwie. Also er sagte, er könne sich das jetzt nicht vorstellen, irgendwo sich hinzusetzen oder sich hinzulegen oder hinzustellen und dann selber Hand anzulegen, also... sagt er kann es nicht. Ich weiß auch nicht warum, also er könnte auch nie zum Samenspenden, jetzt sag ich mal, hingehen. Also das ist mir klar, dass er das nicht kann. Aber, also, befremdet dich das denn nicht auch, dass er das nicht kann? Mich würde das als Partner sehr befremden, wenn wir einen Freund sind. Also ich sag mal, ich find's nicht gerade ungewöhnlich, weil mein Ex-Freund hat's damals auch nicht gemacht. Was ziehst du da für Typen an? Ich weiß es nicht. Machst du es denn bei dir? Ja, hab ich gemacht. Ja. Jetzt ganz im Ernst, Theresa, ich finde schon, dass das vielleicht wirklich eine Möglichkeit wäre, dass er sich besser in den Griff bekommt, weil man natürlich beim Onanieren auch trainiert, mit der eigenen Sexualität umzugehen, auch trainiert, mit dem eigenen Orgasmus zu spielen. Und wenn er das nie macht und das immer nur auf die Sexualität bezieht, mit dir oder mit Frauen, wundert mich das nicht, dass das so kompliziert ist unter Umständen. Ja, also ich weiß nicht, besteht die Möglichkeit, dass du mit ihm redest und du sagst, du hättest hier bei mir angerufen und ich unterhalte mich mit ihm in den nächsten Tagen nochmal. Ginge das? Das ist im Moment schlecht, weil er ist viel auf Montage, also er ist selten zu Hause, wenn dann mal am Wochenende. Ach so. Und das ist also sehr schlecht, ihn dann wirklich anzutreffen. Deswegen muss ich selber bei mir Hand anlegen, weil er ist selten da. Aber dann ist doch völlig klar, wenn der so lange nicht zu Hause ist und da überhaupt gar nichts passiert, dass der wirklich aufgestaut ist bis in die letzte Hautpore und dass er dann sofort, das ist doch alles völlig klar. Also rede ihm mal zu, sag, dass du gar nichts dagegen hättest und er soll das mal für euch tun, er soll es einfach mal ausprobieren, vielleicht klappt dann eure Sexualität besser. Also ich habe es ihm schon mal gesagt, nur er sagte zu mir halt, ich finde das nicht so toll, nur er findet das klasse, wenn er mich dabei sieht, ne? Also gut, das ist so, Reda, er findet das nicht so toll. Aber es ist ja auch nicht so toll, dass du keinen Spaß an eurer Sexualität hast. Nee, das also müsste er etwas unternehmen, damit ihr wieder zueinander richtig findet. Also, versuche es mal zu forcieren und ihn ein bisschen zu bereden. Mhm. Und ruf mich mal in ein paar Wochen nochmal an. Mich interessiert, wie es weitergegangen ist. Alles klar. Ja? Alles okay. Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Freie Themennacht heute. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt das Thema Tatortstraße. Ich möchte mit euch reden über Dinge, über vielleicht auch unglaubliche Dinge, schlimme Dinge, schöne Dinge, die euch auf der Straße oder auf Straßen schon passiert sind, widerfahren sind. Heute freie Themennacht und ich möchte gerne eure Einschätzung zur Bundestagswahl gestern hören und wie ihr so den Abend verlebt habt. Franz ist bei mir. Franz ist 50 Jahre alt. Hallo Jörg. Ja, guten Morgen. Ja, erstmal vorab zu der gestrigen Wahl, bevor wir zum eigentlichen Thema gehen. Ja. Ich finde es schade, dass die CDU so viele Stimmen bekommen hat. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn der Stoiber richtig einen draufgekriegt hätte. Aber das heißt, im Prinzip bist du froh, weil deine Leute, ich vermute, dass du dann ein Schuldermann bist. Ich bin seit meinem 21. Lebensjahr SPD-Mann. SPD-Mann. Aber dann kannst du eigentlich froh sein, er bleibt Kanzler. Ja, aber ganz ziemlich knapp, ziemlich knapp. Wenn das mit der Säubler Gemelli nicht gewesen wäre, das vielleicht noch ein bisschen deutlich. Ja, das war ärgerlich, ne? Ein paar Tage vor der Wahl so ein Unsinn zu reden. So was darf einer Justizministerin nicht passieren. Aber sie ist ja selbst so richtig abgewatscht worden. Sie hat ja ihren Wahlkreis verloren. Ne? Ja, sie ist auch im neuen Kabinett nicht mehr drin. Das war mir schon klar. Ging auch heute durch die Medien durch. Ja, ja. Das war mir auch vorige Woche schon klar, dass sie nicht haltbar ist. Ja, sowas darf einer Ministerin nicht passieren. Warst du gestern auch sehr gespannt vor dem Fernseher? Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt Kegeln gehabt, so. Und dann immer draußen hingegangen, in dem Lokal, am Fernseher hin. Dann hieß es ja erst CDU vorne, dann SPD vorne, das war ziemlich knapp. Obwohl, wie gesagt, meine ehrliche Meinung, die besseren Leute haben gewonnen. Gut, das ist ein klares Wort. Ich will dir sagen, ich bin riesig froh und habe so richtig Schadenfreude, dass die PDS draußen ist. Ja, das war wichtig. Und habe es mit Genuss gesehen, dass Gysi von seinen eigenen Leuten ausgebuht worden ist. Ja. Dann finde ich es sehr, sehr gut, dass wir wirklich keine relevante rechte Kraft in Deutschland haben. Ja, richtig, weil wenn die PDS nämlich drin gewesen wäre, dann wäre die Gefahr gelaufen, dass Schröder mit Billigung der SPD zum Beispiel. PDS eine Regierung gebildet hätte. Und wir haben keine Rechten, das ist doch eine tolle Sache. Ja, das ist unapotent. Die meisten Länder in Europa haben starke Fraktionen von rechten und rechtsradikalen Parteien. Ja. Wir nicht, das ist doch eine tolle Leistung. Den sollten die beiden Direktmandate auch noch streichen. Ja, na gut, die können wir verkraften. Gut. Den wären wir schon fertig. Jetzt zu deinem Thema, Franz. Jetzt zu meinem Thema. Ja. Wie gesagt, ich hatte angerufen, weil meine 14-jährige Tochter einen 32-jährigen Freund hat. Ja, natürlich, vorige Woche. Ja, richtig. Ja. War der auch der Montag. Dieser sogenannte 32-jährige Mann oder junge Mann, nehmen wir mal ein, wie er das ist, war also am Samstag bei mir gewesen. Ich fasse mal eben kurz zusammen für die Leute, die nicht dabei waren. Ja. Du hast, wie du gerade schon sagtest, eine 14-jährige Tochter, die mit einem sehr viel älteren Typ zusammen ist. Und wir haben beim letzten Telefonat miteinander beraten, was ist zu tun. Du hast gesagt, ich will es eigentlich nicht. Ich habe gesagt, ich finde es auch seltsam, wenn ein so doch ziemlich älterer Mann schon mit so einem Kind beinahe, Jugendliche, zusammen ist. Ja. Und wir sind ja so verblieben, dass ich so der Meinung war auch und habe zu dir gesagt, verbiet es ihr nicht. Alles, was man verbietet, macht es dann nur noch interessanter. Ja. Sondern guck dir den Knaben an, lad den mal zu dir nach Hause ein, mal sehen, was das für ein Typ ist. Richtig. Ne, sowas. Ich habe also gemerkt, nachdem ich also meiner Tochter das auch gesagt habe, dass sie also ein bisschen offener zu mir geworden ist. Sie macht also nicht mehr zu. Ja. Ja, wie gesagt, er war hier. Was mir als erstes mal anders gesagt, sie musste ihn holen. Alleine wollte er scheinbar nicht kommen. Ja. Was mir am Anfang gleich missfiel, das war also dreimal gepierst im Gesicht. Ich bin eine totale Abneigung gegen Piercen. Mhm. Ich habe ihn dann gefragt, wie er sich das also so vorstellt, von wegen 32er und 14-Jähriger. Mhm. Er war also recht wortkarg. Mhm. Die beiden würden sich mögen und er wollte also alles auf sich zukommen lassen. Mhm. Was macht er denn vom Beruf? Ja, ich habe also, was ich nähere, so von meiner Tochter oder so mitgekriegt habe, würde er wohl jetzt im Kieswerk arbeiten. Gut, ich habe früher auch im Kieswerk gearbeitet, das ist nicht die schlechteste Arbeit. Nein. Also da will ich unbedingt nicht keine Rückschlüsse kriegen. Wie lange war er bei euch? 20 Minuten. Ach so, nicht länger. Nein, nein. Ich habe ihm gleich dazu beigesagt, sollte ich rauskriegen, dass er mit ihr spielt oder irgendwelchen Schaden zufügt, würde ich ihn mir kaufen und dann würde er das schwer bereuen. Mhm. Und dann ist er abgezogen. Danach ist er ab und zu. Dann war für mich das Gespräch auch beendet. Ich wüsste also nicht, was ich mit ihm noch bequake, denn er saß also die ganze Zeit dabei. Also im Klartext, er hat auf dich keinen guten Eindruck gemacht? Ja, also ich sag mal, ich habe immer so dran gedacht, wie ist das gewesen, als ich früher so das erste Mal bei den Eltern meiner Freundin war. Mhm. Erstmal wäre ich nicht so aufgetaucht wie er. Mhm. Also von der Aufmachung her. Von der Aufmachung. Na gut, das Piercing ist vielleicht nicht das Schlimmste. Wie war er denn sonst? War er ordentlich angezogen? War er sauber? Er war vernünftig angezogen. Ja. Also ja, gut, so wie heutige Jugend so leger rumläuft, so war er, also dagegen im Anziehen war so nicht zu sagen. Gut, das Piercing, guck auch mal hinweg, ist nur ja, eine Geschmackssache. Meine jüngste Tochter, die weiß, welche Abneigung ich gegen Piercing habe. Ja. Und dann hätte man immer noch sagen können, was weiß ich, wenn du einen vernünftigen Eindruck macht, dir ein Pflaster drauf und sagt, du hättest nicht. Nimm die Dinge raus vorher. Ja, als Beispiel. Nein, ich finde ganz entscheidend, viel entscheidender, als ob der da nun so ein paar Dinger in der Nase hatte, wie der sich, war der freundlich dir gegenüber, war er aufgeschlossen, offensichtlich ja nicht so. Nein, ne? Aufgeschlossen gar nicht. Und hat sich eher dicht gemacht und hat einfach so dubios gesagt, wir lieben uns, wir mögen uns. Nee, wir lieben uns nicht, wir mögen uns. Wir mögen uns. Wir mögen uns, er wollte die Sachen auf sich zukommen lassen. Und das ist ja das, wo ich also jetzt, wenn er jetzt mir gesagt hätte, ja okay, ich weiß, dass sie... dass sie 14 Jahre alt ist und ich werde sie auch dementsprechend vorsichtig behandeln, etc. Und so. Nicht dergleichen. Mhm. Das heißt, deine Skepsis ist jetzt noch gewachsen? Meine Skepsis und mein Misstrauen ist noch größer. Verstehe ich. Wäre bei mir ganz genauso, wenn ich das so erlebt hätte, wie du es erlebt hast. War deine Tochter eigentlich währenddessen dabei? Nein, ich wollte das nicht. Ja. Die ist also bei meiner Frau geblieben. Ja. Und hat sie dann hinterher mit dir über ihren Typ geredet? Nein. Nein. Die werden wohl selber darüber geredet haben, was ich da gesagt habe, da gehe ich mal stark von aus. Ich bin aber immer noch in Verbindung mit dem Jugendamt. Was da so alles genau läuft, das kann ich doch mal vielleicht einer Psychologin, aber das muss ich jetzt nicht öffentlich sagen. Nee, muss da auch nicht, würde ich auch nicht. Da ist also einiges, was über für mich behalten will. Ne? Ja, also Vorsicht ist geboten nach wie vor. Ja, ich werde ihn also sehr stark im Auge behalten, die Möglichkeiten haben. Ich habe Gott sei Dank jetzt 2 Wochen Urlaub. Und der wohnt hier im selben Ort und ich werde das also sehr genau behalten. Also vielleicht hat das ja auch schon eine Wirkung, dass du so selbstbewusst aufgetreten bist und... Ja, ich habe ihm ja gesagt, dass ich also das Ordnungsamt im Fall, dass ich das Jugendamt informiert habe und dass ich das erstmal so lange ruhen wollte, bis ich mit ihm gesprochen habe. Wie ist ganz aktuell das Verhältnis zu der Tochter? Es ist gegenüber, vor dem Gespräch ist es hat also 200% besser geworden. Besser geworden. Vielleicht kannst du es ihr vielleicht auch noch mehr erklären, dass du dir einfach Sorgen machst und dass es auch so eine Vertrauenssache ist, dass man sich alles erzählt und daher es wichtig war, dass er bei dir war. Ja, im Moment, es geht hier im Moment. Sie hat sich also scheinbar so eine Angina was eingefangen. Mhm. Es geht also, ich will sie im Moment mit diesem Problem auch nicht weiter belasten. Gut, also das Verhältnis mit der Tochter ist besser als vorher, ist schon mal wichtig. Du hast dir einen Eindruck verschafft von dem Typ. Der ist nicht so gut, aber du hast dir einen Eindruck verschafft, das ist auch schon mal gut. Ja. Und der ist vorgewarnt und du hast da noch einige Sachen am Laufen. Ja, richtig. Ja. Also ich finde die Vorsicht völlig nachvollziehbar, die du da hast. Völlig. Und die Herangehensweise jetzt, so wie du es machst, auch in Ordnung. Wollen wir hoffen, dass es gut geht. Das will ich stark für ihn hoffen. Ja. Ja, und auch natürlich für deine Tochter. Ja, gut, für meine Tochter erstmal ein erstes. Sowieso, ja klar. Franz, schön, dass du nochmal angerufen hast. Gerne. Rückmeldung. Wenn du also irgendwas mal gravierendes zeigst, dann melde ich mich. Bitte, ich ja. Ich glaube, oder ich sage mal andersherum, ich hoffe stark, dass das jetzt alles schön verlaufen wird. Ja, das hoffen wir auch. Alles Gute. Bis dann, ne? Tschüss, Franz. Tschüss, Jungs. Tschüss. Frank, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jungs. Ja. Der Frank. Erstmal schön, dass ich dich am Hörer habe. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich habe das erste Mal probiert und das hat gleich geklappt. Na, das ist ein Tag. Ich möchte mich über den gestrigen oder vorgestrigen Tag mit dir unterhalten. Über die Wahl? Über die Wahl. Und du stehst gerade irgendwo in der Straße, höre ich. Ja. Eigentlich könnte ich morgen auch anrufen, also ich fahre LKW. Ach so. Und da gibt es ja genug zu erzählen. Da könntest du viel erzählen, ja. Auf der Straße. Kleiner Vorschlag, dreh doch mal deine Scheibe hoch, wenn es möglich ist. Jetzt. Weil das ein bisschen lauter ist, wenn die Autos vorbeirasen. Ist das etwas besser jetzt? Ich glaube, ich hoffe ja. Gut. Nein, jetzt zu gestern. Und zwar geht es mir darum, ich möchte von dir eigentlich mal die Meinung hören zu dem ganzen Thema Möllemann und das Chaos oder das Wahlchaos zur FDP. Mhm. Also mein Standpunkt ist, ja? Das hatte ich deinem Redakteur schon gesagt, wenn sie dem Möllemann halbwegs freie Hand gelassen hätten, dann wäre die FDP oder hätte die FDP bedeutend besser abgeschnitten. Aber die haben den doch am Anfang relativ freie Hand gelassen. Ja, es eskalierte doch vorige Woche erst. Ja, am Anfang haben sie ihm freie Hand gelassen und die hatten Prozentzahlen in Umfragen von 13-12%. Ja, aber dann kam natürlich die Friedmann-Geschichte und dann krachte ja alles ein. Jetzt meine Frage an dich. Mhm. also ich möchte das nicht irgendwie als Forum nutzen, weil ich, meine Meinung ist, das, was der Müllemann sagt, nicht, dass er den Friedmann angreift, das nicht, aber seine Aussage ist ja im Grunde genommen, was die Israelis unten mit den Palästinensern machen, dass das eigentlich nicht geht. Ja, also ich würde ja gerne meine Meinung dazu sagen, die habe ich hier auch schon mal gesagt. Ich war sehr erschrocken und sehr entsetzt, wie er Herrn Friedmann angefahren hat. Weil ich Herrn Friedmann sehr schätze. Ich glaube, das ist ein sehr integrer Mann. Ja. Und ich habe höchsten Respekt vor ihm. Aber ich stimme Herrn Möllemann vollkommen zu, wenn er die israelische Regierung kritisiert und Herrn Sharon kritisiert. Denn das, was da unten passiert, seit nun schon geraumer Zeit, ist so entsetzlich, dass ich mir eigentlich viel mehr Politiker von Rang wünsche. Norbert Blüm hat sich dem auch angeschlossen. Sehr qualifiziert übrigens vor einiger Zeit. Die dort dieses formulieren. Insofern finde ich, was diese Thematik anbelangt, kann ich das gut nachvollziehen. Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass er die deutschen Juden beleidigt oder dass er Herrn Friedmann beleidigt. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ja, naja, höchstwahrscheinlich sind die beiden nicht die dicksten Freunde. Ja, aber das trägt man nicht in aller Öffentlichkeit aus und das fand ich überhaupt nicht in Ordnung und verurteile das aufs Schärfste. Aber ich habe Respekt davor, dass er den Mund auftut und Israel kritisiert. Er kritisiert ja nicht den Staat Israel, sondern die Regierung Israel. Es gab ja immer wieder große Politiker in Israel, Rabin zum Beispiel, die eine ganz andere politische Schiene gefahren sind, die leider dann nicht mehr im Ruder sind. Ja, aber wenn man die Bilder im Fernsehen sieht, also was wir jetzt mit dem Hauptquartier machen, egal was die Palästinenser da machen, aber das kann eigentlich nicht sein. Weißt du, Frank, und das Schlimme ist ja daran wahrscheinlich, dass all das, was da plattgewalzt wird, unsere Steuergelder sind. Dass das Fördermittel der EU sind oder aus Deutschland sogar kommen und niemand opponiert. Das ist richtig. Nein, gut, dann das wollte ich eigentlich auch... Frage an dich grundsätzlich noch zur Wahl. Der Wahlausgang, bist du zufrieden damit? Oder wäre dir eine andere Konstellation lieber? Mir wäre eine andere Konstellation lieber gewesen, ja. Nämlich? CDU, FDP. Aha. Also, oder CDU, CSU, FDP. Sagt ein Stoibermann bist du. Ja, eigentlich schon. Und ich habe auch vorm Fernseher gesessen und ich habe eigentlich gedacht, das reicht. Ja, am Anfang warst du wirklich sehr, sehr auf der Kippe. Ja, ist ja wahrscheinlich auch durch die Überhangmandat und dadurch, dass die Grünen so gut abgeschnitten haben. Okay, ich danke für deine Meinungsäußerung, Frank. Und deinen Anruf. Auf Wiederhören. Mach weiter so, ne? Jo, tschüss. Tschüss. Daniel, 22. Moin. Hallo, Domian. Hallo, Daniel. Thema. Ja, also ich habe ein etwas trauriges Thema. Das ist mir im Juli passiert. Da war ich mit meinem Freund und zwei Freundinnen in einer Diskothek. Und wie man in so einer Diskothek eigentlich fröhlich fett am Feiern ist, sage ich mal so, ist dann neben mir ein junger Mann von 21 Jahren umgekippt. Und ich bin dann hin direkt, habe ihn so mehrmals ins Gesicht geklatscht, ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet und da überhaupt keine Reaktion da war irgendwie, habe ich den dann mit einem jungen Mann noch rausgetragen, direkt vor die Tür. Da haben wir dann keinen Puls mehr festgestellt und kein Herzschlag, keine Atmung. Und nachdem wir uns dann kurz beruhigt hatten, weil wir natürlich etwas alle in Rage waren, haben wir dann sofort, beziehungsweise ich, mit der Wiederbelebung angefangen. Wie hast du das gemacht? Was hast du gemacht? Also ich, wie gesagt, ich habe erst gefühlt überall da, wo es geht, ob Puls vorhanden ist. Das die Wiederbelebung, meine ich, die Wiederbelebungsversuche. Was hast du da genau gemacht? Also wir haben, das war noch eine Krankenschwester dabei, sagte sie zumindest, sie hat Herzmassage gemacht und ich habe halt beatmet. Ja. Und halt immer im Wechsel, immer abgewartet, ob irgendwas war oder irgendwas passiert, ob er zu sich kam. Und ein- oder zweimal kam er auch zu sich, aber nur für ein paar Sekunden. Und dann war er halt wieder weg. Es war also nichts mehr von, wie gesagt, keine Atmung mehr, kein Herzschlag mehr, keine Pupillenreaktion. Und war schon ein ziemlich schlimmes Erlebnis. Ist er denn verstorben? Der ist verstorben. Quasi vor euren Augen? Also man kann sagen, obwohl ich mittlerweile von allen hören, dass ich mein Bestmögliches getan habe, aber man kann sagen, der ist unter unseren Händen weggestorben. Wie lange dauert es, bis dann ein Krankenwagen kam, eine Hilfe? Das ist in so einer Situation schwer abzuschätzen. sitzen, aber ich vermute mal, also der Türsteher kam raus und meinte, er hätte jetzt schon 5. Mal angerufen. Mhm. Also ich sag mal, das waren so locker zwischen 7 und 10 Minuten. Also er ist auf jeden Fall gleich informiert worden, der Krankenwagen? Sofort, also sobald wir mit ihm, also wir runterkamen, wir haben sie sofort im Büro wohl den Notarzt verständigt. Und der Notarzt hat dann vor Ort den Tod festgestellt? Korrekt. Was ist denn da passiert mit dem Jungen? Was hatte der? Wir vermuten mal alle, ich habe so meine Quellen, sag ich mal so, dass das alles auf Drogen hinausgelaufen ist. Mhm. Der kam wohl eine Woche vorher erst von Mallorca wieder, der war auf Mallorca 2 Wochen. Du kanntest den aber überhaupt nicht? Ich kannte ihn überhaupt nicht. Mhm. Ich habe ihn dann, kennengelernt, kann man jetzt auch nicht sagen. Also die Freundin erst, der war mit einem Mädchen da, die kam aus dem Sauerland. Mhm. Und diese Diskothek ist in Bochum, das heißt, ist eine Entfernung weg. Mhm. Die waren alleine da und die waren wohl auch erst eine halbe Stunde da und halt, ich stand zufällig daneben, als das passiert ist und bin auch direkt dann hin. Mhm. Und aber gekannt habe ich den nicht, aber trotzdem, also ich glaube, schlimmes Erlebnis. Wenn man selbst quasi beteiligt ist und auch noch versucht hat, ihm zu helfen, ihm zu retten und es dann doch nicht gelingt. Auch wenn es ein wildfremder Mensch ist, glaube ich schon, dass einem das sehr nachgeht und nahe geht auch. Es ist sehr schlimm und das noch was Schlimmes daran ist, also obwohl ich das Mädchen nicht kannte, aber nachdem der Notarzt kam, bin ich dann halt zu dem Mädchen hin, sollte ich mich um das Mädchen ein bisschen kümmern, weil die Türsteher halt gesehen haben, dass ich so mit der ein bisschen kontaktiert habe. Also Mädchen, mit dem er zusammen war, oder? Die waren aber zusammen in dieser Diskothek. Ja. Bin dann halt zu dem Mädchen hin, bin mit ihr zum Auto, sie wollte ein Handy holen, irgendwelche Freunde anrufen, weil die ja ganz alleine da war. Mhm. Und dann standen wir halt direkt immer neben dem Notarzt, und wo die so eine Decke davor gehalten haben. Mhm. Aber die haben dann auch mit diesem, ich komme jetzt nicht auf das Wort, Defibrillator, halt versucht, den, also mit Elektroschocks auf gut Deutsch, den wiederzuholen. Man hat halt immer dieses Piepen gehört. Mhm. Und das war schlimm. Und dann hat der Türsteher schon mal mit Hand und Zeichen gemacht, dass die den halt nicht wiederkriegen. Mhm. Und dann hat man halt nachher ganz zum Schluss halt dieses endgültige, diesen langen Ton gehört. Mhm. Und dann habe ich ihr das versucht zu sagen, beziehungsweise bin zum Notarzt hin. Er hat dann gesagt, weil ich kurz mit ihm gesprochen hatte, dass ich halt, was ich alles gemacht habe. Ja. Und dann hat er halt gesagt, dass sie das nicht geschafft haben, den wiederzuholen. Mhm. Und ob ich ihr das sagen könnte, weil der Notarzt halt wohl gedacht habe, ich gehöre dazu, ich gehöre mit der zusammen. Mhm. Dann habe ich es ihr halt gesagt und sie das aber nicht so ganz verstanden, weil sie am Telefonieren war und verheult war, hat sie sich dann so umgedreht von mir und dann hat sie halt gerade gesehen, wie sie ihn zugedeckt haben. Mhm. Und dann hat das arme Mädchen so geschrien, also ich habe das kann man sich nicht vorstellen, die hat so geschrien und war fürchterlich. Glaube ich. Wie lange liegt das jetzt zurück? Im Juli war das. Im Juli. Und es ist ja immer noch sehr nah. Und denkst oft dran. Richtig, also die erste Woche kam ich da gar nicht mit klar. Da war ich hin und her gerissen, ob ich zur Beerdigung fahre oder nicht. Mhm. Ja, ich habe Zivildienst im Krankenhaus gemacht, hatte dann mit dem Arzt da gesprochen. Mhm. Und er meinte halt, wenn du meinst, du schaffst das, dann geh zur Beerdigung. Vielleicht schließt du dann damit ab. Bist du? Nee, ich bin nicht hingefahren. Mhm. Weil ich glaube, ich auch im Nachhinein denke, was besser war, dass ich nicht hinfahre. Du hast aber im Nachhinein nichts Näheres erfahren, was nun wirklich die Ursache war. Nur durch eine Quelle, wo ich jetzt natürlich nicht sagen darf, sie vermuten, dass der wurde auch noch vor Ort obduziert, also in der Stadt selber, der wurde gar nicht nach Hause. Also die Drogen, dass das Drogen waren. Ja. Eine Überdosis oder eine Überdosis. Ja. Also es kann eine Überdosis gewesen sein oder irgendwie Dreckszeug genommen haben. Ja. Oder halt durch die, dadurch, dass er auf Mallorca war, halt durch diese 2 Wochen, wo er dann nur Party gemacht hat. Mhm. Aber Daniel, in aller Traurigkeit, die in dem steckt, was du gesagt hast, finde ich es trotzdem ganz toll, dass du das gemacht hast. Das machen nicht alle Leute und nicht jeder. Genau, das ist es. Die meisten laufen weg oder, die meisten gehen. Mhm, das ist aber schlimmer. Aber du hast es zumindest gemacht und du hast es versucht. Und das finde ich schon toll und daher Hut ab. Und wenn das jetzt nicht geklappt hat, ist es schlimm genug, aber du hast es versucht. Mhm. Und ich bin jetzt noch so vernünftig, ich weiß, ich denke mir in einem Moment halt, ich habe alles gegeben und der hat es trotzdem nicht geschafft und mache mir dann Vorwürfe, aber im gleichen Moment denke ich halt, du brauchst dir keine Vorwürfe machen, weil du hast alles gegeben, du hast 100% gegeben. Da bin ich völlig von überzeugt, dass du das gemacht hast, ja. Und geistesgegenwärtig auch, ne? Mhm. Also es war schon eine schlimme Sache und ich möchte mit meinem ärgsten Feind nicht wünschen, dass ihm sowas passiert, weil es ist echt schlimm. Aber ich finde das, ich sag's nochmal, dass das sehr vorbildlich ist, was du gemacht hast und dass sich ganz viele Leute davon eine Scheibe sicher abschneiden könnten, falls sie mal in eine solche Situation kommen. Möchtest du denn vielleicht mit meinem Psychologen noch ein paar Worte reden? Mir geht's eigentlich jetzt ganz gut. Ich habe einen sehr netten Freund, mit dem habe ich halt, ich habe ihm 100-mal die Geschichte erzählt, dann ist eigentlich schon, wieder sprechen können, aber der hat mir halt immer wieder zugehört und ja, das mir geht's eigentlich ganz gut. Das zeichnet ja auch gute Freundschaft aus, ne? Dass man in solchen Extremfällen halt wirklich quatschen kann. Und das tut einem gut und das hilft einem. Und umgekehrt wärst du für deinen Freund ja sicherlich auch da, wenn was Schlimmes mal passieren würde. Genau. Ja. Nur halt das Schlimme, was ich auch als schlimm empfunden habe, es standen locker 30 Leute drumherum und nur einer hat mir dann geholfen, die mit Horst zu tragen. Altes Lied. Gaffen und geilen sich auf an dem Spektakel, ne, was da passiert. Und dann war halt noch dieses Mädchen, diese angebliche Krankenschwester und sie schrie dann nachher, wo ich bald geplatzt wäre, schrie sie nachher noch darum, nochmal wird sie sowas nicht tun, das bringt ja sowieso nichts. Sie wird nur noch einen Notarzt dran lassen. Naja, vielleicht war sie auch etwas geschockt und vielleicht würde sie das heute auch anders sehen, dass sie in der Situation irgendwie vielleicht auch so entsetzt war. Warum muss man nichts auf die Goldwaage legen? Schön, dass du so gehandelt hast. Und alles Gute, Daniel. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1:30:40, jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 15 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über welches Thema. Hinweis auf morgen. Morgen haben wir ein festes Thema, die ganze Sendung über. Und das Thema morgen heißt Tatortstraße. Ich möchte mich mit euch unterhalten über Dinge, die euch, extreme Dinge, positive, negative, extreme Dinge, die euch auf der Straße passiert sind oder die ihr vielleicht auf der Straße gemacht habt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Mittwochnacht übrigens sind wir nicht im Fernsehen, sondern nur im Radio. Detlef, 50 Jahre alt, guten Morgen. Oh, hallo Domian. Oh. Meine Güte, tatsächlich mal durchgekommen. Ja, ich grüße dich. Ja, auch mal ganz kurz zur Wahl. Ja. Ich hätte mir da ganz gerne was anderes gewünscht. Nämlich? Ja, dass die... Ein Stoiber. Stoiber gewonnen hätte. Mhm. Und wäre mit der FDP zusammengegangen, mhm. Alleine weil ich denen auch zutraue, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, da ich selber auch betroffen bin und arbeitslos bin. Mhm. Das heißt, du hast auch Stoiber gewählt? Ich habe auch Stoiber gewählt. Du hast Stoiber gewählt, ja. Mhm. Naja gut, ja, ich habe die CDU gewählt. Ne? Mhm. Ja. Na natürlich, ja klar. Ja. Ja. Ja. Aber das Thema war ja gerade auch schon mal. Warst du denn, noch eine Frage dazu, am Anfang sah es ja so aus, dass Stoiber, zumindest nach Angaben der ARD, dass Stoiber gewinnt. Warst du dann sehr enttäuscht, als es sich im Laufe des Abends immer mehr verschob? Sehr enttäuscht. Ich meine, wenn ich irgendwas wähle und stehe da irgendwo zu und derjenige gewinnt da nicht, ist man natürlich auch irgendwo enttäuscht. Ist man ein bisschen enttäuscht, natürlich. Logisch, ja. Ne? Ja, ja. Das ist eigentlich gar kein Thema. Bei mir war es ja nur ein bisschen umgekehrt. Ich als alter SPD-Mann habe natürlich am Anfang gezittert und war hinterher umso froher, als sich das alles immer mehr anglich und Schröder Kanzler bleiben kann. Ja gut, ich meine, da gehen die Meinungen eben halt gehen sie auseinander. Auseinander. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, innerhalb vom halben Jahr 40.000 Mittelstandsbetriebe sind pleite gegangen, die schaffen Arbeitsplätze, die sind alle weg. Jetzt hoffen wir mal, dass die neue Regierung dieses richtig anpackt. Ich hoffe das natürlich auch. Ja. Ich meine, im Grunde genommen, alle beiden großen Parteien tun sich gar nichts. Mhm. Ja. Mhm. Ob es die SPD ist oder ob es die CDU ist. Ich will dir sagen, als die wollen schon unser Bestes. Aber ich wollte noch ein ganz kurzes Statement abgeben über Müllermann. Bitte. Was mich noch so ein bisschen interessiert hat. Mhm. Ich finde das unwahrscheinlich krass. Ich mag diesen Mann überhaupt gar nicht, muss ich dabei sagen. Mhm. Ich mag den, der ist mir vollkommen unsympathisch. Nur was mit diesem Mann jetzt gemacht wird, finde ich nicht richtig. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich meine, der hat zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, er hat einen ganz tollen Wahlkampf geliefert. Ein gutes Ergebnis eingefahren. Hat er auch. Ja. Und seine Aussagen, die er gemacht hat, naja, zu Israel, zu Palästina, zu Arafat, sind ja nicht unbedingt als falsch zu bewerten. So, nun gibt es ja einen Sonderparteitag im Oktober und dann können die Delegierten in Nordrhein-Westfalen ja entscheiden, ob sie ihn weiter als Chef haben wollen oder nicht. Ich gehe da fest von aus, ja, so ist, so dass sie diesen Mann behalten wollen. Ja, wirklich. Ja, vielleicht. Domian. Ja, war das, ich würde das abbrechen, das war schon alles. Da sind bestimmt noch 1000 Mann in der Leitung. Ja. Du hast eine ganz tolle Sendung, die ich schon seit Jahren lang schaue. Ich danke dir. Dir, deinem ganzen Team, alles Gute. Sehr freundlich von dir, Detlef. Okay. Tschüss, alles Gute. Sieh zu, hau rein. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Anja, 31 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Anja. Ja. Was ist dein Thema? Also mein Problem ist, dass ich am vorigen Montag eine Abtreibung hatte. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Du hast? Ich habe eine Unterbrechung gehabt. Ja. So, und das Problem ist, dass ich den Montag gedacht habe, dass ich in der 9. Woche bin. Mhm. Und wo ich dann eben, also nach der Unterbrechung zu Hause war, habe ich dann einfach so, weiß nicht, den Brief aufgemacht. Ich kann dich nicht sehen. Was hast du? Ja. Ich verstehe dich. Das ist irgendwas in der Leitung. Ich habe einfach den Brief aufgemacht von meiner Ärztin, wo das gewesen ist. Den Brief aufgemacht, ja. Mhm. Ja. Mhm. Und da stand drin, dass ich eben schon nicht, so wie ich gedacht habe, in der 9. Woche bin, mhm, sondern ich bin schon in der 13,4 Woche. Also schon über den Termin drüber, wo, mhm, das eigentlich sein dürfte. Wie, und dennoch ist es gemacht worden? Es wurde trotzdem gemacht. Ja. Und das konnte man vorher nicht genau feststellen und du konntest das auch nicht richtig feststellen, in welcher Woche du genau schwanger warst? Keinen Fall, weil, wie gesagt, ich hatte damals das Problem, dass ich wirklich einen Tag lang durchweg meine Regel gekriegt hatte, mhm, und dann habe ich auch gar nichts gemerkt. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin hin, mhm, und die sagte zu mir, ja, sie sind in der 9. Woche schwanger. So, jetzt ist der Punkt, wo ich einhake. Hat die Frauenärztin sich jetzt getäuscht oder hat sie dich bewusst belogen? Sie hat zu mir gesagt, ich bin in der 9. Woche schwanger. Und wie kann das sein, dass die Abtreibung hast du bei einem anderen Arzt vornehmen, ja, lassen? Ja, ich musste ja dann die ganzen Wege erledigen. Ich musste ja dann, wie gesagt, die ganzen Wege, wie gesagt, du musst ja zu mhm, einer kirchlichen Gemeinde gehen und musst dort nachfragen, ob du das darfst, mhm, alles. Und dort wurde mir eben gesagt, ob ich eben damit klarkomme und wie das ist, wie das familiäre ist. Und da, mhm, habe ich ihm gesagt, ich habe 3 Kinder, mhm, und ich bin sitzen gelassen worden von meinem Partner, mhm, daraufhin. Und aber weißt du, was mich wundert, ist, dass der Arzt, wenn der das festgestellt hat, das muss er dann ja vor der Abtreibung vermutlich mal festgestellt haben, dass er dann überhaupt den Eingriff vorgenommen hat. Das darf er doch nicht. Normalerweise nicht. Er hatte bloß gesagt, wenn ich schon drüber bin über diesen Termin, dass ich dann bloß noch eine Möglichkeit hätte, nach Holland zu gehen, mhm, und dort eben 600 Euro bezahlen dürfte. Das hat er dir aber alles erst gesagt, nachdem es schon passiert war? Ja. Das ist ja unglaublich. Mhm. Das ist ja unglaublich. Da wurde mir bloß gesagt, eben wie gesagt, dass ich dann, wenn die Ärztin jetzt zu mir sagt, es wäre schon zu spät, wo ich schon eigentlich hätte in Grübeln kommen müssen. Mhm. Nur habe ich keine Ahnung, ob es da irgendwie so Übergangsfristen gibt oder ob es da irgendwie so Grauzonen gibt. Hast du mit deiner Gynäkologin darüber geredet? Also ich habe mich bloß informiert, weil ich habe ja im Prinzip 3 Kinder und da wurde mir eigentlich gesagt, dass es eben bis zur 12. Woche, mhm, noch abgetrieben werden darf. Mhm. Hast du jetzt im Nachhinein mit deiner Gynäkologin gesprochen und über das geredet, was passiert ist? Ja. Und wie beurteilt sie das? Sie sagte bloß, normalerweise hätte es bloß bis zur 12. Woche dürfen. Mhm. Und ich war, wie gesagt, schon in der 13. Woche. So, jetzt ist das passiert. Ja. Du hattest dich vorher für die Abtreibung entschieden. Ja, musste ich ja. Hat jetzt, naja, du hast es für dich entschieden, sagen wir es so. Ja. Hat jetzt die Tatsache, dass es über die Zeit war, dass du das im Nachhinein erfahren hast, bewirkt das, dass du das doch bereust? Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil ich ganz einfach, gerade wo ich damals, wo das gewesen ist, wo ich eben dieses Beratungsgespräch hatte in der Kirche hier, da wurde mir auch gesagt, wie groß das Kind schon ist, mhm, ungefähr und all sowas. Wie gesagt, wie das alles sich entwickelt. Mhm. Damals hatte ich ja gedacht, in der 9. war gut, da ist es noch nicht so weit, nein, da ist es vielleicht bloß eine kleine Zelle und da geht es immer noch. Na, eine kleine Zelle. Aber ich hatte mich, wie gesagt, dann informiert, ich hatte dann so ein Heftchen gekriegt und, mhm, da wurde ja dann auch drin, stand ja drin, wie groß das Kind schon, mhm, ist. Und nachhinein, nach der Narkose, bin ich dann munter geworden und wie ich dann zu Hause war, habe ich mir das Heftchen angeguckt und da stand ja drin, eben, dass das schon Beine hatte, das hatte schon Arme, es hat schon bewegt, mhm, und alles. Das heißt, dich plagt schon jetzt ein Schuldgefühl, ein schlechtes, ja, Gewissen. Toll. Mhm. Wo ich überhaupt nicht drüber komme. Mhm. Wann war der Eingriff? Das habe ich am Anfang, weil die Leitung so schlecht war. Am Montag. Also ganz, welche Woche Montag? Also vor einer Woche. Vor einer Woche, ja. Mhm. Und da komme ich eigentlich nicht drüber weg. Ich bin ganz entsetzt darüber, dass dieser Arzt das getan hat, ohne vorher mit dir zu reden. Mhm. Nachdem er das festgestellt hat, hätte er doch, wenn er ganz korrekt gewesen, hätte er es unterlassen müssen? So vermute ich. Oder er hätte zumindest mit dir sprechen müssen. Ja. Und das habe ich ja eigentlich im Prinzip bloß deswegen erfahren, weil ich einfach den Brief aufgemacht habe. Hast du denn erst im Nachhinein mit diesem Arzt auch nochmal geredet? Nein, noch nicht. Ich habe erst morgen einen Termin. Bei Ihnen. Ja. Mich würde ja mal sehr interessieren, wir haben ja auch immer Juristen, die nachts zuhören, ob dieser Arzt sich der strafbar gemacht hat, dass er dann noch eine Abtreibung vorgenommen hat, obwohl es eigentlich über die Zeit war. Mhm. Und vor allen Dingen dich nicht einbezogen hat in den Vorgang sozusagen. Mhm. Wäre euch dankbar, wenn ihr mir faxen könntet oder vielleicht auch noch versucht durchzukommen. Ich weiß nicht, wie das alles vor sich geht. Mhm. Ich wusste, dass das im Prinzip... sie haben mich im Prinzip belogen damit, dass ich jetzt im Prinzip in der 9. Woche bin und obwohl ich schon so weit bin. Schrecklich. Und das ist das, was ich überhaupt nicht. Mhm. Weil ich ja im Prinzip jetzt ein Kind habe, das jetzt über ein Jahr ist. Mhm. Und ich das jetzt immer sehe und da komme ich nicht drüber weg. Mhm. Ich sehe, wie das Kind alles wächst und. Das ist jetzt eine Woche her. War die ganze Woche jetzt für dich eigentlich eine sehr zermürbende Zeit? Totale Qual. Immer grübeln, kaum schlafen. Ich habe jetzt so gut wie gar nicht mehr geschlafen, ich habe so gut wie gar nichts mehr gegessen. Mhm. Ich komme einfach nicht darüber weg. Mhm. Hast du Menschen, mit denen du darüber reden kannst, also mit deinem Partner? Überhaupt nicht. Gar keinen. Was ist denn mit deinem, lebst du nicht mit dem Erzeuger? Er hat sich von mir abgesagt. Mhm. Und meine Eltern traue ich mir das nicht zu sagen. Dass du das überhaupt gemacht hast? Ja. Mhm. Du hast auch keine gute Freundin, irgendjemand. Mhm. Gar nicht. Das heißt, du frisst das alles in dich rein? Ja. Mhm. Wie gesagt, manchmal habe ich wirklich Angst, dass ich das alles an meinen Kindern auslasse. Wie gesagt, ich habe ja 3 Kinder und das jüngste ist ein Jahr. Aber ich gebe mir die größte Mühe. Wie gesagt. Die Gefahr besteht natürlich, und das wäre auch irgendwie fast allzu menschlich, wenn man ganz alleine ist, dass man irgendwann in so eine schlechte Stimmung gerät, dass man, obwohl man es überhaupt nicht will, sich schlecht den Kindern gegenüber verhält. Ich rate dir ganz dringend, Anja. Also erstmal möchte ich dir anbieten, dass du gleich im Anschluss an unser Gespräch mit meinem Psychologen redest. Ja. Dann rate ich dir, und mein Psychologe, der Peter, wird dir da auch die entsprechenden Adressen geben, dass du unbedingt zu einer Beratungsstelle gehst, einer psychologischen Beratungsstelle, dass du jemanden hast, vor allen Dingen, da du ja keinen Ansprechpartner in deiner Umgebung hast im Moment, mit dem du mal darüber reden kannst, mit dem du vielleicht die nächsten Wochen regelmäßig reden kannst, der dir so ein bisschen hilft mit dieser schweren Geschichte, die ja für dich wirklich gravierend jetzt ist, wie du es beschrieben hast, umzugehen, damit du damit nicht so ganz alleine bist. Und ich wäre sehr interessiert eben an dieser juristischen Frage, und ich schlage dir vor, wenn wir da etwas rauskriegen und wenn unsere Zuschauer uns da irgendwas faxen oder anrufen, reichen wir das auch an dich weiter, dass du da zumindest richtig informiert bist. Sehr schön. Auf jeden Fall. Morgen hast du den Termin bei dem. Ja. Was hast du dir vorgenommen, was willst du dem sagen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin so ratlos. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Weswegen hast du den Termin? Eigentlich ist das so üblich, nach einer Abtreibung? Ja, die Nachuntersuchung, die ist jetzt soweit. Wie gesagt, ich habe ja gar nichts mitgekriegt. Bei mir wurde ja auch zu viel Narkosemittel alles gespritzt. Wie gesagt, ich habe ja von dem Ganzen gar nichts weiter mitgekriegt. Mhm. Ich bin ja früh 7:30 war ich dort und bin erst kurz vor 1 bin ich dran gewesen und bin rein in den Operationssaal. Und da wurde mir, obwohl ich bloß 70 Kilo wiege, wurde mir eine Narkose von über 80 Kilo gespritzt. Ja, da bist du aber an die Richtigen geraten, du. Ich bin, wie gesagt, ich wusste dann gar nichts mehr. Ich bin dann bloß auf eigene Verantwortung einfach raus, aus diesem Krankenhaus da. Und jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage. Du hast ja gesagt, du hast diesen Brief aufgemacht, sonst hättest du es gar nicht erfahren. Mhm. Aber nach dem Eingriff, so hast du doch gerade erzählt, haben die dir doch gesagt, naja, ansonsten hätten sie nach Holland fahren müssen. Ja. Wie kam denn das Thema überhaupt auf, wenn du das nicht vorher gelesen hattest? Sie hat bloß zu mir gesagt, wenn sie später gekommen wären, hätte ich nach Holland gehen. Ach so. Also dort ist es bis zum 22. Woche möglich, eine Abtreibung zu machen. Und es hätte 600 Euro gekostet. Mhm. So, und da habe ich eigentlich nicht, da habe ich eigentlich schon angefangen zu grübeln, warum die mir das sagen, wenn ich erst in der 9. bin. Weißt du, was ich so wirklich sehr schlimm finde, und da kann ich dich sehr gut nachvollziehen, dass das alles so über deinen Kopf hinweg entschieden wurde von irgendwelchen Menschen. eben. Und es ist dein Kind, es ist ein lebendes Wesen gewesen und du hättest dich ganz anders entschieden, wenn du es gewusst hättest. Auf jeden Fall. Ja. Dann hätte ich es auch noch behalten. Ich meine, das hätte ich auch noch groß gekriegt im Prinzip. Auch wenn ich vielleicht auch alleine da gestanden hätte. Aber ich hätte es vielleicht auch gekriegt. So, Anja, jetzt bitte ich dich gleich aufzulegen und mein Psychologe, der Peter, so heißt er, ruft dich gleich zurück. Ja. Und ich hoffe, dass er dir ein paar gute Tipps geben kann, dass du auch in den nächsten Wochen psychologisch betreut wirst, denn das brauchst du jetzt wirklich, finde ich. Alles Gute von Herzen und geh ruhig morgen mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein zu diesem Arzt und trumpf da ruhig mal auf. Ja. Ne? Alles Gute. Ich finde deine Sendung ganz toll. Dankeschön, Anja. Gut, auf Wiederhören. Tschüss. Harald, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen. Lumia. Grüß dich. Ja. Ja, hallo. Ganz kurz zur Wahl. Ja. Ein paar Bemerkungen. Also ich finde das schon ganz eigentlich ungeheuerlich, ne, dass das möglich ist hier in Deutschland, dass ein Bundesverteidigungsminister, der kann Militärgeheimnis verraten, wenn unsere Jungs sich praktisch wirklich exponieren, wenn die also richtig im Krieg sind, also nicht so ein bisschen, sondern richtig mit Sterben und so. Das darf der, ist kein Thema. Wird zwar gerügt, aber das darf der. Der darf auf, auch. Auf was sprichst du jetzt an? Das ist davor. Das ist also jetzt vor dem aktuellen Wahl. Das ist nur so ein Vorspiel. Einfach nur mal, um die Moralität dieser Politik einfach mal. Du sprichst das auch über Scharping, oder wie? Scharping, ganz genau. Ja. Ja. So, zweiter Punkt, der darf mit seiner Freundin, auch im gleichen Kriegsfalle, da darf er auch von Mallorca im Pool sich ablichten lassen. Das heißt also, unsere Leute, die sind irgendwo und lassen sich die Kugeln um die Ohren fliegen und er ist im Pool. Gut, aber das ist ja eine alte Jacke, der ist ja nur rausgeflogen. Ja, gut, okay, aber jetzt kommt der dritte Punkt. Ich bin ja auch gleich fertig. Und das, was er aber nicht darf, ne, er darf also nicht veruntreuen. Das heißt also, wenn es ums Geld geht, und dann muss einer die Konsequenzen rausziehen. Das heißt also, wenn moralisch-ethische Verfehlungen... Ich verstehe deine Kritik jetzt, ja. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Es ist tatsächlich möglich, dass also das Wort Krieg einfach nur mal ins Feld geworfen, in einen Krisenherd hinein, der möglicherweise Auseinandersetzungen auch in sich birgt, sprich Irak, sprich Bundeskanzler Schröder, zwei, drei Tage vor der Wahl. Das ist möglich in unserem Lande, die wir ja kriegsgebeutelt sind, also einfach irgendwo Angst haben davor, quasi sich als Antikriegspartei darzustellen, obwohl es ja überhaupt keine Kriegsgefahr gibt. Es gibt keine reale Kriegspartei. Du kritisierst also an Schröder, dass er mit dem Krieg Wahlkampf gemacht hat. Mit der Kriegsangst. Ja, in einer niederen populistischen Weise. Ja. Denn wir werden heute erfahren von Herrn Blair, wie die Situation real einzuschätzen ist. Und dann wird man sagen, Bundestag, ja, wenn wir das vorher gewusst hätten, dann hätten wir das natürlich anders dargestellt. Und jetzt müssen wir natürlich wieder Solidarität üben mit unseren Freunden in den USA. Und dann ist ein Großteil dieser ganzen Problematik, dieser ganzen internationalen Irritationen, die dort entstanden sind, wieder vom Tisch. Mhm. Ich finde das einfach ungeheuerlich, ja. Ich höre daraus, dass du ein Stolpermann bist. Ja, ich würde aber auch hier eine vorsichtige Kritik anmerken. Ja. Also ich finde schon, dass die Inhalte der CDU-CSU-Fraktion aber auch der FDP inhaltlich zu unseren wirtschaftlichen Wirtschaftsproblemen sehr sinnvoll sind. Aber die Mannschaft um Stoiber hat zu viel, sie hat übertaktiert, sie hat also überrissen etwas. Sie das hat, ist jetzt so die Analyse von dir. Das heißt aber so von deinem Wahlverhalten, du hast CDU, CSU oder FDP gewählt und wärst für diesen Block gewesen. Ja, ich hab das gewählt. Wie groß ist jetzt, natürlich ist die Enttäuschung, wenn man, ist man enttäuscht, wenn die es nicht werden, die man gewählt hat. Aber wie groß ist denn Enttäuschung? Bist du wirklich jetzt entsetzt und denkst, oh Mann, 4 Jahre nochmal Rot-Grün, dann ist alles am Boden? Ich würde sagen, das ist eine demokratische Entscheidung, die ist also Kraft der demokratischen Rahmenbedingungen unseres Landes entsprechend entstanden und die ist zu akzeptieren, das ist in Ordnung, man kann ja auch... Ja, das ist jetzt ein Spruch, das ist ein Spruch. Meine Frage war ja, hast du richtig Sorge um unser Land jetzt? Ich habe ganz große Sorgen um unser Land. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Meinst du, die rot-grüne Koalition jetzt, wie sie sich jetzt formiert hat oder formieren wird, wird das durchhalten 4 Jahre lang? Das glaube ich. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Also nach meinem Gefühl her würde ich sagen, es wird außerordentlich schwierig. Und wenn die Zufallshäufigkeit, wie sie um das Wahlgeschehen stattfand, im oppositionellen Sinne während der Legislatur jetzt passiert, dann glaube ich nicht, dass sie das schaffen. Denn Also du glaubst, ohne Irak und ohne Flutkatastrophe hätte die SPD das nicht geschafft und die Grünen? Das glaube ich, ja. Mhm. Also wir sind noch enger geworden. Mhm. Und wie gesagt, also ich muss auch an der Mannschaft um Stoiber einfach, das ist eine ganz persönliche Einschätzung, halt eine Kritik in der Form formulieren, als dass sie bedauerlicherweise so gespielt haben mit dem Intellekt der Zuschauer. Man hätte dieses Kompetenzteam beispielsweise im en bloc darstellen können und jeder hätte dann eine gewisse Rolle spielen können im Wahlkampf. Aber das hat man versäumt. Also ja, weil es alles personalisiert war. Ne? Ja. Wir hatten ja Fischer, wir hatten Westerwelle, wir hatten Schröder und Stoiber. Ja. Das war's. Ja. Gut, deine Einschätzung zu gestern. Ja. Ich danke für den Anruf. Ja, ich danke auch. Tschüss, Harald. Ja, tschüss, mach's gut. Jo. Nina, 21 Jahre. Guten Morgen. Rufen eigentlich jetzt nur Männer an zur Wahl? Ich guck grad die Beurteilung der Wahl. Nina. Hallo. Ich grüße dich. Rufst du zu einem bestimmten Thema an oder zur Wahl? Ich rufe zu einem bestimmten Thema an. Ja. Und zwar, ich habe einen Arbeitskollegen, mit dem ich mich auch sehr befreundet habe in der letzten Zeit, der ein Medium ist. Der ein Medium ist? Genau. Wir wollen das erklären. Also er hat einen Sohn, der kann die Aura von den Menschen sehen. Moment, und er hat einen Sohn, der kann die Aura. Aber der Arbeitskollege ist ein Medium, sagst du? Genau. Also ein Medium heißt also, dass er irgendwie was Übernatürliches kann und fühlt und sieht. Und der Sohn kann es auch schon? Der Sohn kann es noch intensiver als der Vater. Was kann der Vater denn? Also dein Arbeitskollege? Der Vater, der kann Leuten Windhosen hinterher schicken zum Beispiel. Was kann er? Windhosen? Ja. Also das hat er mir erzählt. Ob ich das glauben kann oder nicht, das weiß ich nicht genau. Ich hab's nicht verstanden. Was kann er? Er kann Windhosen hinterher schicken, also Stürme kann er schicken. Hinter einem Menschen kann er eine Wind? Genau. Sagt man Windhose oder Rose? Ich glaube Windhose heißt das. Ich glaube Windrose sagt man, egal. Ich weiß nicht. Das kann der, wenn der jemand nicht mag, dann zwinkert der dem einen Sturm in den Rücken, in den Hintern. Ja, irgendwie so soll das ablaufen. Das hat er mir erzählt. Weißt du, und das Problem ist? Wie alt ist der? Er ist 42. Und da würde ich mal sagen, vormachen. Ich will sehen. Ja, das stimmt schon. Und jetzt war ich halt letztens bei denen zu Hause, weil sie mir mal die Karten legen wollten. Also ich habe halt viel mit ihm schon geredet und er ist auch ein sehr kluger Mann, also kann es eigentlich alles nicht ganz Klamauk sein. Und die beiden haben mir sehr viel über meine Vergangenheit erzählt, was die beiden nicht wissen konnten. Also der Sohn und der Vater. Der Sohn ist vermutlich dann auch schon ein bisschen älter. Der Sohn ist 15. 15. Und die beiden haben dir die Karten gelegt? Also er war dabei und sein Sohn hat mir die Karten gelegt. Und was hat der gesagt oder gesehen in den Karten, was der oder die wirklich nicht wissen konnten? Ich habe vor 3 Jahren hat eine schwere psychisch-depressive Phase bei mir angefangen. Und da habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Und das wusste er. Das hat er aus den Karten rauslesen können. Und das wusste er aber nicht durch die Arbeit irgendwie über Kollegen? Nein, weil auf der Arbeit kennt keiner mein Vorleben. Da arbeite ich erst seit knapp einem Jahr. Ach so. Und ich bin auch aus Norddeutschland runtergezogen. Also ich kenne hier auch sonst niemanden und ich kannte ihn vorher auch nicht. Also sowas ist schon verrückt, ne? Wenn der jemand aus den Karten oder wo auch immer was raus sagt aus deinem Leben, was der wirklich nicht wissen kann. Und wenn es dann auch noch so konkret ist. Der hat wirklich gesagt, du wolltest dir vor 2 Jahren das Leben nehmen? Ja. Das ist schon verrückt. Das ist echt. Weißt du, auf der einen Seite denke ich, man kann das nicht glauben, weil es ist nichts Greifbares wie die Luft oder wieder, weiß ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite erzählt er der Sachen über dich, das kann gar nicht sein eigentlich. Wobei das mit den Windrosen oder Hosen wirklich ein bisschen witzig klingt, ne? Ja, sagen wir eher ein bisschen albern klingt. Das, weißt du, er ist ein erwachsener Mann. Oder ist das vielleicht so eine ganz geschickte Anmache, dass der sich an dich ranbaggern will? Nein, das glaube ich nicht. Also, ich meine, da kann man sich ja interessant machen bei den Frauen, ne? Wenn man sagt, ich kann anderen eine Windrose in den Nacken zwinkern. Da gucken Mädchen doch gerne dann einen an, ne? Oder? Das stimmt, aber was würde sein Sohn damit anfangen wollen? Und der hat mir wirklich Fragen gestellt und dann hat er mir alles erzählt hinterher, das war... Also, beeindruckend für dich waren die Aussagen, zum Beispiel die eine, die du gerade erzählt hast, aus deiner Vergangenheit. Was war denn noch bisher so beeindruckend im Verhältnis mit ihm, was er so gesagt oder getan hat? Also erstmal ist, ich weiß nicht, er hat mich zum Beispiel angeguckt und er meinte zu mir, meine Aura nimmt ab. Und die Aura wechselt die Farben, die leuchtet von Regenbogenfarben, meinte er, und die wechselt ständig die Farben, das ist kein gutes Zeichen. Und also so viel habe ich mit ihm dann jetzt noch nicht drüber geredet, aber so am Anfang ist es schon alles sehr merkwürdig, finde ich. So, jetzt frage ich dich, egal ob wir das nun glauben oder wir es nicht glauben, warum lässt du dich überhaupt auf sowas ein? Vielleicht ist es die Neugierde, weil ich mit sowas noch nie Kontakt hatte. Mhm. Also ich hatte noch nie irgendwas mit Okkultismus zu tun oder so, weil da habe ich... Naja, Okkultismus muss das ja vielleicht auch nicht unbedingt sein. Nee. Aber die grundsätzliche Frage stellt sich ja, warum konfrontiert man sich mit sowas und warum begibt man sich in so eine Sphäre? Vor allen Dingen, wenn man unsicher ist, weil es kann einen verunsichern und es kann einen vielleicht auch ein bisschen durcheinander bringen. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht, aber ich möchte damit nichts zu tun haben, ich gehe meine eigenen Wege. Vielleicht ist das einfach die gesündere Einstellung. Das stimmt schon, aber ich bin irgendwo auch sehr neugierig und wir mögen uns halt auch sehr gerne und verbringen auch die Zeit miteinander und da kommt es irgendwie dann schon mal auf. Man gerät natürlich, also wir sind uns einig darüber, dass es in dieser Szenerie super viel Humbug und Unsinn gibt. Ne? Und oftmals auch schwer durchschaubarer Humbug, wo man im ersten Moment ganz platt ist und denkt, boah, ist ja Wahnsinn. Und wenn man sich damit näher beschäftigt oder man Leute hört, die sich damit sehr intensiv beschäftigt haben, ist es dann doch Zauberei, falscher Zauber. Das heißt, also die Abhängigkeit ist unter Umständen auch groß, in die man da geraten könnte, wenn man sich zu sehr mit sowas beschäftigt. Ja. Ich würde sagen, lass die Finger davon. Oder bist du verliebt in den Mann? Nee, eigentlich nicht. Also ich mag ihn halt sehr gerne, aber verliebt nicht direkt. Na, aber eigentlich und nicht direkt, so ein bisschen schon, oder wie? Naja, weil er ist halt auch so viel älter als ich, also und wir sind beide in leitenden Positionen im Beruf und da bleibt es eigentlich gar nicht über. Also. Dass ihr viel miteinander zu tun habt oder so. Ja, und ich bin nicht in ihn verliebt. Ich mag ihn unheimlich gerne, aber ich bin nicht in ihn verliebt. Du bist mit 21 schon in einer leitenden Funktion? Ja. Darf ich fragen, was das ist? Ohne jetzt Einzelheiten. Nur im kaufmännischen Bereich bist du irgendeine Abteilungsleiterin? Ich bin Restaurantleiterin. Ach, Restaurantleiterin. Schick. Toll. Mit 21. Tolle Sache. Also, Nina, ich bin grundsätzlich immer skeptisch, was solche Sachen anbelangt. Ich glaube aber, dass es sowas gibt. Bin aber auch der Auffassung, dass man eigentlich so ein bisschen davon auf Distanz bleiben sollte. Ja. Weil es einem unter Umständen nicht gut tut. Unter Umständen. Mhm. Sei vorsichtig. Ja, alles Dank, Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Mark, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, ja, muss man jetzt sagen um die Zeit. Ja. Dein Thema. Ja, also ich bin das komplette Gegenteil zu der ersten Anruferin, die bei einem Freund gefrustet war. Weil ich komme nie. Ach so. Das war die allererste Anruferin, genau. Genau, ne? Ja. Jetzt kam jemand nach 5 Minuten, der Freund, und ich habe genau das Gegenteil. Wie, du kommst nie? Du kommst nie? Nö. Wie, nie, nie? Nie. Also, beim Mannbetrieb schon. Das klappt einwandfrei, aber halt nie mit einem Mädel zusammen. Ach. Ja. Noch nie passiert? Noch nie passiert, nee. Bist du im Moment in einer Beziehung? Das hat vor 3 Monaten aufgehört. Und wie lange warst du mit der Frau zusammen? 6 Monate. Und davor war ich schon mal 3 Jahre mit einer zusammen, dann mal 2 Jahre oder so. Und hat das zu großen Problemen innerhalb der Partnerschaft geführt, dass du nie zu einem Orgasmus gekommen bist im gemeinschaftlichen Sexual? Also ich habe es jetzt nicht so als Druck empfunden oder so, aber wo das Mädel schon immer, ne? So nach einer Weile. Die sagte sich dann, also sie kam sich irgendwie, na nicht minderwertig, aber doch komisch vor. Aber wie jetzt von Mann zu Mann, wie stelle ich mir das vor? Du schläfst mit einer Frau, du bist sehr erregt, ne, bist du. Ja, es macht dir Spaß. Super viel Spaß. So, und jetzt... Die Zeit vergeht, ihr macht 1000 Sachen und irgendwann reicht es und sie ist... Irgendwann gibt es dann Stiche in der Eiche, ne? Ja. Und dann tut es einfach weh und dann höre ich auf. Und das ist dann so nach 3 Stunden, 4 Stunden oder so. Und dann ist die Erektion auch zu Ende. Die geht dann allmählich runter. Ja, genau. Und nach 20 Minuten geht das wieder los, dann könnte man dann wieder anfangen. Und das funktioniert immer, wenn du alleine bist. Es ist gar kein Thema mit dir alleine. Das funktioniert immer, ja. Und ich denke mir ja schon, dass ich das zu oft mal gemacht habe, dass ich abgestumpft bin oder so. Nee, nie im Leben. Ich glaube, das ist entweder ein körperliches, ich vermute aber viel eher irgendeine seelische Blockade, die wahrscheinlich sehr kompliziert ist und sehr tief liegt, die ich dir natürlich nicht so lösen kann. Aber wenn du bist ja immerhin 32 Jahre schon alt und wenn du noch niemals mit einer Frau einen Orgasmus hattest, aber mit dir alleine schon ganz oft einen hattest, deutet das auf eine gravierende Barriere hin, die du nur mit einem Psychologen austüfteln kannst. Nur. Ja, kann sein, ich weiß es. Ja, wenn du damit leben kannst, dann kannst du es ja so weitermachen. Nein, ich kann nicht leben, also ich möchte nicht mehr damit leben. Dann würde ich zu einem Sexualtherapeuten an deiner Stelle gehen. Und das muss ja vielleicht keine lang andauernde Therapie sein, aber vielleicht einige Beratungsstunden, um das von einem Fachmann rauszukriegen, was da los ist. Naja. Würde ich dir empfehlen. Wo finde ich die? Im Telefonbuch? Oder? Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir ein paar Adressen. Okay, alles Gute, tschüss. So, meine Lieben. das war's für heute Nacht. In der Technik war Michael Jansen. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Tatortstraße. Ich möchte gerne mit euch reden über Dinge, die euch auf der Straße schon passiert sind oder die ihr vielleicht gesehen habt oder die ihr selbst verursacht auch habt. Schöne Sachen, traurige Sachen, dramatische Sachen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Um 1 sind wir da, hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.